Gorbatschow hat gestern einen neuen Plan für die Union vorgelegt, den er heute allerdings modifizierte. Demnach soll der Rat der Vertreter der Volksdeputierten nicht gebildet werden, es bleibt beim obersten Sowjet als Institution, vorläufig, so wie so vieles in Moskau heute. Gorbatschow und Jelzin begründeten heute vor den Deputierten ihren Plan für das Provisorium. Einzelheiten von Eduard Neumeier. Michail Gorbatschow hat sich zuversichtlich darüber geäußert, dass der Westen uns helfen wird, wie er wörtlich sagte, wenn wir die Versorgungsprobleme, die Finanzprobleme lösen, wenn wir gründlich reformieren und uns selbst helfen. Gorbatschow machte diese Aussage gegen Abend auf dem Volkskongress, der seit Montag in einer außerordentlichen Sitzung tagt. Als erste Voraussetzung für die umfassende Reform nannte Gorbatschow die Notwendigkeit, einen Vertrag über die Union der 10 Republiken abzuschließen, die föderalistisch oder konföderativ sein könne. Mit Werf setzte er sich dafür ein, eine Wirtschaftsgemeinschaft zu bilden. Er wandte sich gegen kritische Beiträge zu der Absicht der 10, sich in einer Union zu verbinden. Wenn gesagt werde, dies sei auch eine Art Staatsstreich, so müsse er das zurückweisen. Wir lebten in einer Zeit, in der nicht allein juristisch gehandelt werden könne, sondern auch auf unübliche Weise gehandelt werden müsse. Zu Beginn seiner Rede hat Gorbatschow erklärt, es sei für ihn eine harte Lehre, was passiert sei. Gleichwohl habe der Putsch bestätigt, dass er seit 1985 alles in allem richtig gehandelt habe, auch wenn er zugeben müsse, einige Fehler gemacht zu haben. Als schwersten nannte er, die Strukturen nicht rechtzeitig verändert zu haben. Er lobte die junge Generation, die zum ersten Male zu Opfern bereit gewesen sei. Wir haben nicht umsonst gearbeitet, resümierte Gorbatschow. Er selber habe sich auch geändert, aber nicht darin, dass er seinem Kurs untreu werde. Was das angehe, so sei er dasselbe geblieben. Auch Boris Jelzin, Russlands Präsident, der seit Beginn des außerordentlichen Volkskongresses neben Gorbatschow sitzt, hatte am Mittag das Wort ergriffen. Dabei hatte er sich auch zu Gorbatschow geäußert und erklärt, dass der Staatspräsident Vertrauen verdiene. Er hielt ihm allerdings vor, dass er im Frühjahr dem Rechtstrend erlegen sei. Er sei in der Reformpolitik nicht konsequent gewesen, es habe einen Mangel an Entschiedenheit gegeben und zeitweilig die Kapitulation vor dem aggressiven Druck der Elite der Kommunistischen Partei. Jelzin sagte, das ganze Land und vor allem Russland haben sich nach dem Coup verändert. Auch der Präsident hat sich verändert. Er war fähig, viele Dinge zu korrigieren und das verdient Vertrauen. Ich selber, so fuhr Jelzin fort, habe jetzt größeres Vertrauen in Gorbatschow als 3 Wochen vor dem Putsch. Der Präsident Russlands nutzte die Gelegenheit, Sorgen wegen der russischen Rolle in der künftigen Union auszuräumen. Russland wolle gleicher unter Gleichen sein. Mit Gorbatschows Beitrag wurde die Debatte über die Absicht abgeschlossen, sobald wie möglich und für eine Übergangsperiode einen Unionsvertrag mit 10 Republiken abzuschließen. Die Abstimmung des Volkskongresses über die künftige Union wird für morgen früh erwartet. Nach dem gescheiterten Putsch und dem politischen Erdrutsch, der die Kommunistische Partei in der Sowjetunion verschüttete, ist jetzt China die größte kommunistische Macht der Welt. Die Funktionäre in Peking wollen auch am Kommunismus und seinen ganz anderen Prioritäten festhalten. Das versuchten sie heute dem britischen Premier Major zu erklären, der als erster Regierungschef nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 2 Jahren Peking einen offiziellen Besuch abstattet. Major hat wegen dieses Besuchs viel Kritik einstecken müssen, obwohl für die führenden Manager der westlichen Welt die Schamfrist für Wirtschaftsgeschäfte sehr viel kürzer war. Der Premier nahm in Peking allerdings kein Blatt vor den Mund. Er sprach auch von Menschenrechten. Aus Peking Andreas Lorenz. Der britische Premierminister John Major hat bei seinem Besuch in Peking offener als erwartet die chinesische Führung wegen der Verletzung von Menschenrechten kritisiert und die Frage politischer Unterdrückung in Tibet angesprochen. Die Diskussion darüber war frei, offen und direkt, sagte Major heute Abend vor Journalisten. Der Gast aus London überreichte seinem Amtskollegen Li Peng heute Morgen von internationalen Hilfsorganisationen zusammengestellte Listen von politischen Gefangenen, unter anderem von 5 Arbeitern einer Autofabrik, die wegen ihres Engagements in der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratiebewegung zu bis zu 20 Jahren Haft verurteilt worden sein sollen. Das Thema Menschenrechte nahm in dem 2,5-stündigen Gespräch mit dem Pekinger Regierungschef 35 Minuten ein. Er habe Li Peng deutlich gemacht, erklärte Major auf der Pressekonferenz zum Abschluss seiner politischen Gespräche, dass die Welt eine tiefe, fortgesetzte Sorge um die Einhaltung von Menschenrechten unter anderem in China habe. Serbische Chetniks und die jugoslawische Bundesarmee verhöhnen geradezu die EG-Diplomatie durch ihre erneuten und verstärkten Angriffe. Aus Zagreb berichtet Andres Modisch. Sperrung der Autobahn zwischen Zagreb und Belgrad, Artillerieeinsatz und Kämpfe von Bodentruppen südlich von Osijek, Bombardierung der Erdölraffinerie und des Stahlwerks von Sisak unweit von Zagreb, dies sind nur einige der Stichworte, mit denen sich die Lage des heutigen Tages in Kroatien beschreiben lässt. Die jugoslawische Armee setzt ihre Angriffswelle fort, die seit der Unterzeichnung der nominellen Waffenruhe Montag früh in Belgrad in bisher beispielloser Weise intensiviert wurde. Bei Okučani, 70 Kilometer östlich von Zagreb, rückten Einheiten der Bundesarmee in mehrere Ortschaften ein. Die Kämpfe erstreckten sich auch auf die Autobahn Zagreb-Belgrad, die daher unpassierbar ist, ebenso übrigens wie die internationale Eisenbahnlinie zwischen den beiden Hauptstädten. Der stellvertretende kroatische Innenminister Brezak unterstrich den Ernst der Lage, indem er zum ersten Mal seit längerer Zeit auf der regelmäßigen Pressekonferenz der Regierung in Zagreb wieder im Kampfanzug erschien. Brezak erklärte, die Kämpfe bei Okučani könnten der Auftakt sein, in dem Versuch der serbischen Freischärler und der Armee, Slawonien im Osten vom Rest Kroatiens im Westen abzutrennen. Zu diesem Zweck müsste die Bundesarmee eine Front aufbauen, die von der bosnisch-kroatischen Grenze bei Okučani bis zur ungarischen Grenze im Norden reichte. Diese Linie ist nur ca. 80 Kilometer lang. Die Kämpfe bei Okučani haben wohl auch am Nachmittag wieder Menschenleben gefordert, so jedenfalls der Korrespondent des kroatischen Rundfunks vor Ort. Die jugoslawische Armee soll das Dorf Novi Vardoš völlig zerstört haben. Außer mit bewaffneten Auseinandersetzungen wird der Krieg auch auf anderen Ebenen weitergeführt. Mehrere Städte Kroatiens sind von ihrer Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. Häufige Ziele der Angriffe der serbischen Freischärler mit Granaten sind die Sendeanlagen des kroatischen Fernsehens. Und das für die Luftraumüberwachung zuständige Bundesverteidigungsministerium in Belgrad hat den Verkehr auf dem Zagreber Flughafen nach wie vor immer noch nicht freigegeben. Stattdessen hat das Ministerium eine Verlautbarung veröffentlicht, in der die kroatische Polizei bezichtigt wird, einen Angriff zu planen. Ohne Rücksicht auf mögliche Opfer, so heißt es in dem Papier, wolle die kroatische Polizei die Einheiten der Bundesarmee auf dem Flughafen Zagreb angreifen. Um die Absurdität dieser Beschuldigung klarzumachen, genügt es wohl zu bemerken, dass die Armee dort über Panzer und Kampfhubschrauber verfügt, während die Polizei lediglich leichte Waffen besitzt. Für morgen hat Staatspräsident Mesic eine Sitzung des Staatspräsidiums anberaumt. Die Präsidenten der sechs Republiken sind ebenfalls eingeladen. Vom Büro des slowenischen Präsidenten Kučan wurde hierzu eine Erklärung abgegeben, in der es heißt, bevor die Einhaltung der Waffenruhe und der Rückzug der jugoslawischen Armee in die Kaserne nicht gewährleistet ist, wird der slowenische Präsident keinen Verhandlungen über die Zukunft Jugoslawiens beiwohnen. Präsident Kučan reist morgen nicht nach